Für das Wahre der Kunst fühlt hier keine Seele. Ich bin also allein mit meiner Geliebten und muss sie in mein Zimmer, mein Klavier, in meine Brust verbergen. Schubert an seinen Freund Franz von Schober im Frühherbst 1818, geschrieben aus Jellis während seines ersten Aufenthaltes dort als Hauslehrer beim Fürsten Esterhazy. Natürlich lassen sich diese Worte auf die konkrete Situation beziehen, aufs ungeliebte Unterrichten, auf die Ferne zu Wien und zu den Freunden. Klar, dass Schubert sich mit seiner Kunst allein fühlt. Genauso gut aber gilt dieses Alleinsein, der Rückzug in sich selbst fürs Leben, für das Zeitalter, das frühe 19. Jahrhundert. Und das soll heute mein Thema sein. Ha, ein Ich, das Biedermeier als erste Moderne. Eine Ouvertüre in E-Dur, leicht und beschwingt. So beginnt das Schauspiel mit Musik Claudine von Villabella nach einer Vorlage von Goethe, eine Vorlage, die Schubert 1815 vertont. Erzählt wird die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die um dieselbe Frau kämpfen, um Claudine. Ästhetisch wirbelt hier so einiges durcheinander. Im Sujet Sturm und Drang, in der Musik Singspiel, Opera Comique und Opera Buffa. Ein rechter Hybrid also. Nach Schuberts Tod geht die Partitur in den Besitz Josef Hüttenbrenners über und wird in den Wirren der Revolution von 1848 offenbar zum Anzünden eines Kaminfeuers benutzt. Was für ein Schicksal. Heute jedenfalls kennen wir daraus nur den ersten Akt. Mit den genannten Jahreszahlen aber, Entstehung 1815, Verfeuerung 1848, markiert Claudine von Villabella ziemlich genau die Epoche des Biedermeier. Und man könnte sich jetzt fragen, ob man sich das Biedermeierliche in dieser Musik nur einbildet oder ob es tatsächlich besteht. Fröhlicher, seliger, herrlicher Tag. Es dirigiert noch einmal Lothar Sagrosek. Es singen und spielen Edith Mattis, Gabriele Sima, Heiner Hopfner und Robert Holl sowie der Chor und das Symphonieorchester des ORF. Oh, Hätten Sie Schubert hier erkannt? Ich nicht, ehrlich gesagt. Das war ein Ensemble aus seinem Schauspiel mit Musik, Claudine von Villabella. Wir hörten eine Aufnahme unter der Leitung von Lothar Sagrosek. Und noch einmal die Frage, ist das jetzt biedermeierliche Musik? Dieser halb neckische, halb betuliche Ton, dieser konventionelle Gestus? Man sollte, denke ich, vorsichtig sein mit dem, was man so als Klischee im Kopf oder im Ohr hat und prompt so gar nicht mit Schubert identifiziert. Denn natürlich ist Schubert ein Komponist des Biedermeier, das lässt sich nicht leugnen. Das Ende des Wiener Kongresses, die Neuordnung Europas nach Napoleon, die politische Restauration, all das erlebt er hautnah mit. Und wie sollte seine Musik je nicht darauf reagieren? Biedermeierliche Musik aber und Musik des Biedermeier sind zwei Paar Schuhe. Stellen wir uns kurz folgende Gleichung vor. Wo Schubert scheitert, auf der Theaterbühne, in der Oper, da versucht er, die Konvention zu bedienen. Und wo er Erfolg hat, im Lied, in der Kammermusik, später auch im großen Repertoire, da hebelt er die Konvention aus. Ist es so? Ist es so einfach? Das Lied »Nähe des Geliebten« komponiert er ebenfalls 1815, sogar noch vor der Claudine, und in dieser Musik ist nichts Biedermeierliches. Ein Lied fast mit angehaltenem Atem zu singen. Nähe des Geliebten nach Goethe. Brigitte Fassbender und Erik Werber waren die Interpreten. Ein Strophenlied, ja mehr noch eine Musik, die immer wieder neu ansetzt, als ringe sie um ihre Fassung und den richtigen Ton. Und alles eher verhalten, mit innerer Emphase, nicht mit äußerer. Die Jahre 1815-16 sind für Schubert ausgesprochen produktiv. Und das, obwohl seine Lebensumstände nicht gerade so sind, wie er sie sich erträumt. Er ist Schulgehilfe beim Vater und steht buchstäblich unter dessen Fuchtel. Der Vater, der das Komponierenwollen des Sohnes argwöhnisch betrachtet und in aller Strenge versucht, ihn von diesem krummen Pfad wieder abzubringen. Das Leben als freier Künstler, so viel ist klar, verspricht keine gesicherte Existenz und keinen gesellschaftlichen Stand. Oder muss man sagen, gerade weil Schubert in so großer Bedrängnis lebt, ist er so produktiv? 250 Lieder, über ein Drittel aller seiner Lieder also, komponiert er in diesen beiden Jahren. Daneben 2 Singspiele und 4 Sinfonien. Unglaublich. Schubert trotzt den äußeren Umständen, indem er sich ins Innere zurückzieht, in seine Kunst, in sein Ich. Und das ist sehr typisch fürs Biedermeier. Die Kammerakademie Potsdam und Antonello Manacorda mit dem ersten Satz aus Schuberts 4. Sinfonie, seiner ersten in einer Molltonart. Adagio molto, allegro vivace. Der Kopfsatz aus Schuberts Sinfonie Nummer 4 in C-Moll, Deutschverzeichnis 417, seiner sogenannten Tragischen. Es spielte die Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda. Der Beiname Die Tragische hat dieser Sinfonie nichts Gutes beschert. Einmal aufgerufen, will Beethovens mächtiger Schatten nicht mehr weichen. Auch seine fünfte steht in C-Moll und gilt als die tragische Sinfonie schlechthin. An wem oder was sonst also will der junge Schubert sich hier messen? Unter beethovenschen Kriterien kann die vierte nur verlieren. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fällt das Urteil über sie fast einhellig negativ aus. Der berüchtigte Kritiker Eduard Hanslick macht hier den Anfang, wenn er meint, der erste Satz sei nicht eben selbstständig oder glänzend in der Erfindung. Andere, wie der Musikwissenschaftler Walter Vetter, sprechen dem Ganzen die künstlerische Einheit ab oder empfinden die Tonart C-Moll als Fassade. Ist das wirklich so? Wir haben in der vergangenen Woche gehört, wie Schubert komponiert und was für einen anderen Blick er bisweilen auf die Tradition wirft, auf eingeschliffene Schemata. Das traditionelle Spannungsverhältnis zwischen Tonika und Dominante etwa erweitert er mit der Terz. Und etwas ganz Ähnliches könnte auch in der vierten der Fall sein. Indem Schubert die Spannung zwischen Dur und Moll nicht als Gegensatz begreift, als Polarität, sondern mehr als einen Wechsel der Klangfarbe. Schubert, dieser Komponist des Biedermeier, denkt nicht in Hierarchien, er wertet nicht. Das macht ihn modern. Und modern kann er nur sein, wenn er die Tradition kennt. Dass er sie kennt und wie gut er sie kennt, zeigt das Jahr 1817, sein sogenanntes Klaviersonatenjahr. Schubert nimmt eine Gattung ins Visier und plant als erstes eine Sammlung von 6 Sonaten, ein Konvolut also in der Art, wie Clementi, Haydn und Mozart es hinterlassen haben. Aus dem Plan wird am Ende nichts, aber in der Mitte der Sammlung sollte eine Mollkomposition stehen, die Sonate Nummer 4 in A-Moll. Und die hat es in sich. Mit ihrem Spagat zwischen klassischer Proportion und Schubertschen Eigenheiten, dem Versiegen jeder Bewegung in Generalpausen zum Beispiel oder den vielen bohrenden Tonwiederholungen. Allegro ma non troppo. Es spielt Mitsuko Uchida. Thank you. Der Kopfsatz aus Schuberts früher A-Moll-Klaviersonate, Mitsuko Uchida war die Interpretin. Das hervorstechende Merkmal der Musik im Biedermeier, so formuliert es der Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus, sei die Anpassung an das Gegebene. Der Komponist richtet sich nach den Anforderungen der Gesellschaft und ihrer Institutionen, der Kirchen also und der Theater. Er wählt je nach Anlass den richtigen Ton, mehr volkstümlich oder mehr kunstgetragen. Er beliefert Tanzvergnügungen genauso wie Salons oder Musikvereine. Kurzum, er arbeitet mit am bürgerlichen Projekt. Identifizieren sollen sich die Menschen mit sich selbst, mit dem, was sie aus eigener Kraft schaffen und sich leisten können. Selbstbewusst sollen sie werden. Wenn schon die großen politischen Ideen der Französischen Revolution gescheitert sind, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und das Rad der Geschichte von Metternich und Co. zurückgedreht wird, dann will man es wenigstens unter seinesgleichen zu etwas bringen. All das gilt auch für Franz Schubert. Mit einer intimen Gattung wie der Klaviermusik, scheint es, rüstet er sich fürs größere Repertoire, bahnt er sich seinen Weg zur Sinfonie. Das allerdings dauert noch ein bisschen. Der zweite Satz aus seiner Klaviersonate Nummer 4, Allegretto quasi andantino. Thank you. Mitsuko Uchida mit dem langsamen Satz aus der Klaviersonate Nummer 4 in A-Moll, Deutschverzeichnis 537. Und wenn Ihnen das Thema jetzt bekannt vorgekommen ist, dann haben Sie sich nicht verhört. Später, viel später, nimmt Schubert es noch einmal auf, im Finale seiner A-Dur-Sonate, Deutschverzeichnis 959, in einer seiner drei letzten großen Klaviersonaten also. Überhaupt lassen sich durch Schuberts Oeuvre diverse rote Fäden spannen. Themen, die wandern, sind da nur eine Möglichkeit. Eine andere? Tonarten. Zweifellos hat Schubert zu A-Moll eine besondere Beziehung. Noch zwei weitere Klaviersonaten komponiert er in A-Moll, außerdem eine Geigensonate, die Arpeggione-Sonate, das Rosamunde-Quartett und das späte Klavierduo Lebensstürme. In der Tonartencharakteristik steht A-Moll für Ernsthaftigkeit und Traurigkeit. Beides erschiene einem für Schubert nicht untypisch. Das Lakonische seiner 14. Klaviersonate aber, Deutschverzeichnis 784, geht weit darüber hinaus. Leere Quinten, Oktaven von beiden Händen im Pianissimo zu spielen, Marschrhythmen im tiefsten Bassregister, was für eine Ödnis, wie viel Resignation. Meine Erzeugnisse sind durch den Verstand für Musik und durch meinen Schmerz vorhanden. Jene, welche der Schmerz allein erzeugt hat, scheinen am wenigsten die Welt zu erfreuen, schreibt Schubert 1824 in sein Tagebuch. Allegro giusto, Andra Schiff mit dem Kopfsatz aus der Sonate Nummer 14 in A-Moll. Thank you. Zu dieser Musik gibt es mehrere Thesen. Eine sagt, Schubert habe hier im Februar 1823 nichts als die nackte Verzweiflung über seine Syphilis-Infektion in Töne gesetzt. Eine andere meint, der Klaviersatz dieser Sonate sei so orchestral, so unpianistisch, dass es sich nur um eine Vorstudie zu einer Sinfonie handeln könne, zur unvollendeten nämlich. Veröffentlichen jedenfalls wollte Schubert seine 14. Klaviersonate nicht. Wir hörten den ungarischen Pianisten Andras Schiff mit dem ersten Satz daraus. Epochen zu definieren ist immer schwer. In der Kulturgeschichte fallen ja gewöhnlich keine Schlagbäume, die sagen, bis hierhin heißt das Ganze Klassik oder Sturm und Drang und ab da haben wir es mit Romantik oder mit Biedermeier zu tun. Das gilt für die Literatur, für die bildende Kunst, für die sogenannte Lebenswelt und für die Musik. Die Grenzen zwischen den Zeiten und Stilen sind fließend. Trotzdem gibt es Eckpfeiler, historische Eckpfeiler, an denen man sich orientieren kann. Das Ende des Wiener Kongresses im Sommer 1815, wie gesagt, und die Julirevolution von 1848. Dazwischen spannt sich das Biedermeier. In der Musik hat man sich immer schwer getan, diese Epoche nicht negativ zu charakterisieren. Mit allerlei Kleingeistigem und Kleinkariertem, mit Spießigkeit und Putzigkeit. Für all das lassen sich Beispiele finden, gewiss. Allerdings spielt auch die Rezeption eine Rolle. Spätere Epochen projizieren gern aufs Biedermeier, was ihnen selber fehlt. Innigkeit, Harmonie, die heile Welt im Kleinen. Und das verändert das Biedermeier-Bild, stilisiert es zu einer Art Über-Biedermeier und zum Klischee seiner selbst. Bis heute. Muss ich dich fragen, oh Herz? 1823, die Zeit nach der großen persönlichen Krise. Schubert vertont Friedrich Rückert. Lachen und Weinen. Es sang Brigitte Fassbender, es spielte Erik Werber. Wie sieht das Biedermeier aus? In der Kleidung ziemlich elegant. Bei den Damen dominiert die Sanduhr-Silhouette. Man trägt knöchellange Röcke, Schinken, Hammerkeulen oder Elefantenärmel, die beim Klavierspielen sicher stören, außerdem weite Krägen und die sogenannte Schute, eine Haube, die wie ein Lautsprecher zu tragen ist, hinten zu und vorne offen. Die Herren wählen Gehrock oder Frack, gestreifte oder geblümte Westen und gerne Pantalons, lange, eng geschnittene Hosen. Die Köpfe zieren Zylinder, die Hälse Halstücher oder Vatermörder und um den Bauch trägt man Schnürgürtel, die männliche Variante des Korsetts, wenn man so will. Auch die Wohnungen zeigen, dass man es hier mit einer wohlhabenden, ja neureichen Schicht der bürgerlichen Gesellschaft zu tun hat. Die Möbel sind schnörkellos und schlicht, man legt Wert auf Handwerkskunst, auf Tapeten und Vorhänge und darauf, dass möglichst nichts an den aristokratischen Schwulst vergangener Tage erinnert. Schuberts Wohn- und Arbeitsstätten haben mit solchem Luxus nichts zu tun. Sie sind ärmlich und kärglich und oft finster und feucht. Ein Hungerleiderleben, ganz wie der Vater es ihm prophezeit hat. Übrigens werde ich mit meinen Herzensgefühlen niemals berechnen und politisieren. So, wie es in mir ist, so geb ich's heraus und damit punktum, schreibt der Komponist 1818 fast trotzig an seinen Bruder Ferdinand. Geld ist für ihn also kein Argument, Politik erst recht nicht. Trotzdem weiß er natürlich, dass er ein Kind seiner Zeit ist, jener miserablen Wirklichkeit, wie er einmal schreibt, die sich allein durch Fantasie verschönern lässt. Hinter Fantasie setzt Schubert an dieser Stelle in seinem Notizbuch ein »Gott sei's gedankt« in Klammern. Seine frühen Sinfonien beschließt er mit der intimen, mozartischen Fünften und einer Sechsten à la Rossini. Schubert nennt die Sechste seine große Sinfonie in C und bezieht den Titel auf die Besetzung mit Klarinetten, Trompeten und Pauken. Heute gilt diese Sinfonie als die kleine C-Dur-Sinfonie. Klein, weil ihr Jahre später eine größere Sinfonie ebenfalls in C folgen wird, die große C-Dur-Sinfonie, Deutschverzeichnis 944. Die Dimensionen wachsen, die Ansprüche auch. Hören Sie aus der kleinen, den singspielartigen ersten Satz, Adagio Allegro. Claudio Abbado und das Chamber Orchestra of Europe sind die Interpreten. Thank you. Das Chamber Orchestra of Europe mit dem Kopfsatz aus Schuberts Sinfonie Nummer 6 in C-Dur, Deutschverzeichnis 589, der sogenannten kleinen C-Dur-Sinfonie. Es dirigierte Claudio Abbado. In der itzigen Welt kann man nur unter zwei Dingen wählen, bekannte der Dichter Clemens Brentano schon 1798. Man kann entweder ein Mensch oder ein Bürger werden und man sieht nur, was man vermeiden, nicht aber, was man umarmen soll. Die Bürger haben die ganze Zeitlichkeit besetzt und die Menschen haben nichts für sich selbst als sich selbst. In Worten wie diesen ist auch Schubert leicht wiederzuerkennen. Zwar nutzt er die bürgerlichen Vereine und musikalischen Institutionen, wo er nur kann, aber er beugt sich ihnen nicht. Er macht keine Zugeständnisse. Oder nur in seiner Tanz- und Gesellschaftsmusik. Schuberts Maßgabe sind und bleiben die eigenen Herzensgefühle. Das sieht man auch an dem Repertoire, das Schuberts Zeitgenossen gar nicht kennen, weil es zu seinen Lebzeiten nicht aufgeführt wird. Dazu gehören zentrale Werke wie die Unvollendete oder auch sein Streichquintett in C. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Das Auftragswerk, das alle Anforderungen erfüllt, das auch sofort gespielt wird und lange verkannt bleibt. Schuberts Arpeggione-Sonate ist so ein Fall. Das Instrument, der Arpeggione, ein sechsseitiges Cello mit Bünden wie eine Gitarre, das rasch wieder in Vergessenheit gerät, trägt sicher dazu bei, dass diese Sonate lange nicht ernst genommen wird. Man findet sie konventionell bis kunstlos und überhört geflissentlich, mit welchem Erfindungsreichtum Schubert hier zu Werke geht. Eine Musik wie eine Flaschenpost ins Innere. Auch das ist Schubert, auch das ist Biedermeier. Peter Wispelwey und Paolo Giacometti mit dem ersten Satz der Sonate für Arpeggione und Klavier. Thank you. Thank you. Gar nicht so leicht zu spielen auf einem vierseitigen Cello. Wir hörten den ersten Satz aus Schuberts Arpeggione-Sonate von 1824. Peter Wispelwey und Paolo Giacometti waren die Interpreten. Den Menschen des Biedermeier bleibt keine große Wahl. Die Politik ist rückwärtsgewandt, alle liberalen, freiheitlichen Bestrebungen werden unterdrückt, es herrschen Zensur und Überwachung. Die Folge? Man zieht sich zurück, meidet die politische Öffentlichkeit und sucht sein Heil in der kleinsten gesellschaftlichen Zelle, in der Familie. Oder in der Kunst, die bietet immerhin den Vorteil, subversiv zu sein. Ist Schubert subversiv? Sicher nicht im Wortsinn, nicht im Sinn von umstürzlerisch oder aufrührerisch. Schubert ist kein Revolutionär. So wie er mit der musikalischen Tradition nicht bricht, so bricht er nicht mit dem öffentlichen Leben. Er nimmt, was er brauchen kann und braucht, und geht ansonsten seiner Wege. Schubert distanziere sich, schreibt die Musikhistorikerin Veronika Beci in ihrem Schubert-Buch, weil er nicht anders könne, weder künstlerisch noch menschlich. Er geht auf Distanz zum Vater, zur Kirche, zum ewigen Vokalquartetteschreiben, zu den Frauen, zur Stadt, zu Wien und, wenn es sein muss, auch zu seinen Freunden. Was bleibt, ist das Ich und die Musik. Wie jede gute Kunst aber, die auf den Schultern der Tradition steht und nach vorne blickt, ist auch seine gespickt mit Botschaften. Mit dieser hier zum Beispiel. Was hören Sie da? Ein winziger Ausschnitt aus Schuberts großer C-Dur-Sinfonie, ein Ausschnitt aus dem Finale. Und natürlich hörten wir hier Beethoven. Wir hören Schubert, wie er sich Beethoven stellt, der Ode an die Freude aus dessen 9. Sinfonie. Aber hören wir auch Schubert, wie er sich mit Beethovens Idealen und Utopien solidarisiert? Der Horizont dieser Musik, das politisch-revolutionäre, muss ihm jedenfalls klar gewesen sein. Und das musikalisch-revolutionäre, die Öffnung der Sinfonie hin zum Wort, zum Gesang, sowieso. Was macht Schubert damit? Was macht er daraus? Der Dirigent und Musikforscher Peter Gülke sagt, eine Erwiderung, eine Art Gegensinfonie. Eingerahmt vom Freudethema, das schon im ersten Satz der C-Dur-Sinfonie präsent ist, tritt Schubert hier sozusagen den Beweis an, und man möchte sagen, ausgerechnet Schubert tritt diesen Beweis an, dass eine große Sinfonie auch ohne das Wort möglich ist, ja möglich sein muss. Und das ist ein sehr biedermeierliches Moment. Die Botschaft wohl zu vernehmen, alle Menschen werden Brüder, und in ihr nur eine Chiffre zu sehen, ein beethovensches Wiedererkennungssignal, das er, Schubert, dazu verwendet, den eigenen ästhetischen Standort zu bestimmen. Schubert sucht Anlässe für Musik und erfindet sie. Und damit immer wieder sich selbst. Hören Sie jetzt den ganzen Satz, das Finale aus der Sinfonie Nummer 8 in C-Dur, Deutschverzeichnis 944, Allegro vivace. Es spielen die Brandenburger Symphoniker, es dirigiert Peter Gülke. Thank you. Thank you. der Schlusssatz aus der großen C-Dur-Sinfonie Deutschverzeichnis 944. Peter Gülke leitete die Brandenburger Symphonika, eine Aufnahme aus dem Jahr 2017. Ha, ein Ich, das Biedermeier als erste Moderne. Das war die 7. Folge unserer Sendereihe. Nächsten Sonntag steht Schuberts Persönlichkeit hier im Fokus. Einsam, wirtshausselig, dickköpfig, manisch getrieben. Was ist Schubert für ein Mensch, werde ich mich dann fragen. Und wie können wir uns von ihm überhaupt ein Bild machen? Ich bin Christine Lemke-Matwei und hoffe, Sie haben noch einen schönen Sonntagabend.